für nen Sechserträger. Pepsi Light. Baby, Baby, du siehst aus, als würdest du dein Zimmer teilen. Was machst du, was machst du, was machst du? Ich mach Webdesign. Samstag kommt nicht mal der Papst mit Peitsche ins Bergheim. Langsam kommen die Straßenbahn und Betriebshof in die Ragandi an. Die ersten Füchse werden überfahren. Berlin.